Forscher wurde, da hat der Lehrer von dem jungen Engels und dem jungen Marx, nämlich Moses Hess, der Gründer des kommunistischen Zionismus, der hat